Ja, also ich meine, gut, das kann man jetzt so, man könnte es jetzt so ideologisch diskutieren, das fände ich jetzt nicht so sehr wichtig, aber klar ist, wir haben keine Vorstellung davon, dass es so eine richtige Trennung geben kann oder darf eigentlich, ne, von, sag ich mal, von Bewegungen und von Organisationen. Also wir selber organisieren uns bewusst quasi als Kollektiv, also wir bauen keine Organisation auf oder so, wir rufen auch andere Leute auf, sich eher auch also als Kollektiv, heißt also in einem Rahmen, wo man sich kennt und sich die Hand geben kann und miteinander diskutiert und sich über seine konkreten oder Bedingungen so austauscht und da eingreift. Also wir rufen andere auf, sich auch so zu organisieren und dann mit uns irgendwie da in eine Auseinandersetzung zu treten. Und diese Gruppen in Italien und England, das sind auch so Gruppen, die jetzt quasi, also bei den Engländern, die sind ganz am Anfang an dem Punkt oder so, die haben diesen Vorschlag von uns zur Untersuchung der Callcenter aufgegriffen, weil sie was machen wollten in ihrer Stadt da und weil Brighton auch so ein Callcenter-Hochburg ist. Also da in England, also wenn man da irgendwie in Brighton rumläuft, dann gibt es eigentlich nur Restaurants und solche Geschichten, also so Hotels und so ein Tourid-Ort, ne, und Callcenter. Mhm. Also so das. Die Engländer sind ein Unterschied, also die gut, in England gibt es noch, in Italien gibt es natürlich nochmal eine andere auch Tradition von so diese Untersuchungen und sowas zu machen, aber die beziehen sich halt auf die vielen kleinen und mittleren Betriebe um Bologna rum. Also Bologna ist eine richtige Industriestadt, aber die mit vielen Metallfirmen und so drumherum, also sehr wenig Großbetriebe, außer Ducati vielleicht, also Motorräder kennt ihr vielleicht. Ja. Und das sind alles junge Leute, die über Sklavenhändler halt in diesen Firmen arbeiten und aber auch so bewusst, ne, so zum Teil aus einer ständischen Szene und so kommen und da raus sind und jetzt quasi da arbeiten und sich aber auch, genau wie wir jetzt nicht so verstehen, wie, was weiß ich, wir bauen jetzt eine Gewerkschaft auf oder wir gucken jetzt mal, was die Arbeiterinnen machen, sondern schon sich auch so Diskussionen um wie kommen wir zur Revolution führen, so, das ist ja auch ihr Ausgangspunkt. Und da an dem Punkt haben wir uns halt getroffen, also die hatten mit Callcentern dann erstmal gar nichts zu tun. Haben aber, weil es in Bologna auch von Telekom Italia ein großes Callcenter gibt, dann halt da auch Bezüge zu Arbeiterinnen da aufgebaut und da gibt es auch Leute, die da Flugblätter verteilen, was machen und so. Also und aber nochmal zur Frage eigentlich, also wir haben jetzt kein fertiges Organisationskonzept, also wir würden jetzt nicht die Räte vorschlagen oder die Syndikate oder irgendwie sowas, weil wir auch denken, dass man das unabhängig von so einer Analyse von dem, was wir Klassenzusammensetzung nennen, also wie kommen die Leute zusammen, wie wohnen sie, wie arbeiten sie, wie beziehen sich aufeinander, was für Kämpfe entstehen, welche Organisationen ergeben sich aus den Kämpfen selber, können wir jetzt nicht von außen da mit so einem Organisationskonzept kommen und sagen, ihr müsst aber so oder wir müssen aber so, sondern erstmal schon denken, Ausgangspunkt jetzt kann nur sein, dass sich Leute konkret auf ihre Situation in ihren Städten, in ihren Orten oder so beziehen und dann diese Erfahrung auch austauschen. Eine ganz andere Diskussion wäre jetzt natürlich das irgendwie, ob es notwendig ist, dass es sowas wie revolutionäre Gruppen gibt, also ob die aus den Arbeiterinnenkämpfen selber in Callcentern oder woanders sowas wie eine revolutionäre Bewegung entstehen kann, ohne dass es auch sowas gibt wie Gruppen, die jetzt meinetwegen versuchen, die Erfahrung aus anderen Kämpfen in diese Kämpfe immer wieder reinzutragen und so. Ne? Da haben wir ja in dem Papier da auch ein bisschen was zu geschrieben. Klar denken wir, dass es notwendig ist, sowas zu tun. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt nicht, dass wir irgendwie mehr zu sagen hätten oder irgendwie keine hierarchische Vorstellung davon, aber es ist schon klar, dass wir denken, dass es notwendig ist, dass Kollektive wie wir sowas tun. Also zum Beispiel jetzt gucken, was ist denn in Kämpfen in anderen Regionen passiert oder was ist in Kämpfen vor 10 Jahren passiert, von denen wir jetzt lernen können. Welche Vorstellung von Revolution gibt es denn? Wo kann es da lang gehen? So denken wir schon, dass das notwendig ist. Aber nicht in sowas wie einer abgetrennten Organisation, sondern schon so als, gut, abgedroschen, aber in so einem dialektischen Verhältnis zwischen den Kämpfen, die passieren und den Organisations- oder Organisierungsformen, die aus diesen Kämpfen auch entstehen. Kurz für das.